Okay, let's go. Und Martha. Und das ist der Podcast, wo? Ich. Ich auch. Und ich in Museen gehen und wir danach ein bisschen was Alkoholisches trinken, Alkoholisches trinken und schön darüber reden, was wir gerade gesehen haben. Und genau. Dieses Mal ist ein ganz besonderes Mal, weil dieses Mal machen wir das jetzt gerade zweimal, weil ich vergessen habe auf, oder beziehungsweise nee, ich habe nicht vergessen auf Record zu drücken. Das ist alles Absicht, denn heute geht's in die Zukunft ja, und genau. Wieder zurück. Ich habe das Gefühl, das ist alles schon mal passiert. Genau. Ein Riss im Raumzeitkontinuum. Ja, genau so ist das. Also so müssen wir das jetzt sehen, weil wir haben gerade leider die Speicherkarte voll gequatscht und es nicht gemerkt, dass sie voll war und jetzt voll gequatscht. Machen wir das Ganze nochmal. Genau. Beziehungsweise fühlen uns so ein bisschen wie in so einem Wurmloch. Nee, wie heißt es immer? Zeitloch. Nee. Wurmloch. Raumzeitkontinuum-Dings. Ein Riss im Raumzeitkontinuum. Zeitschleife. Ja, sowas. Ja. Oh, ja, deswegen haben aber eigentlich sind wir in keiner Zeitschleife, sondern wir sind wieder im Combrink. Yeah! Genau. In unserem schönen, lauschigen Tonstudio unserer Wahl. Genau. Und der einzige Ort, wo es den schönsten Rhabarber gibt. Überhaupt. Also in der ersten Version, also im ersten Mal, wo ich in die Zukunft gefahren bin jetzt, ne, da habe ich Whisky getrunken und jetzt, stimmt, zweite Mal, ist sie nicht gut bekommen, deswegen hat sie sich gedacht, alles wieder zurück auf Anfang. Genau. Und jetzt versuche ich hier gerade Rhabarberschorle zu trinken, aber es ist gar nicht so einfach. Weil das ich sieht super Flaschen professionell aus, wie du das machst. Musst du mir das aufmachen? Ach, Leute, wieso könnt ihr alle nicht mehr Flaschen öffnen? Da muss ich mir schon Sorgen machen. In der Zukunft gibt es keine Flaschen mehr. Das genau. ist alles gut vorbei. Also auf den Schreck. Prost auf den Schreck. Prösterchen. Prost auf die Zukunft. Mmh. Atmen. Schmeckt immer so wie in der Vergangenheit. Lecker. Was? Jetzt verwirr mich nicht mit Vergangenheit, Zukunft und. Also wir müssen, bevor wir in die Zukunft gucken, nochmal kurz in die Vergangenheit gucken, weil nämlich, wir hatten euch das auch angeteasert beim letzten Podcast, falls ihr ihn gehört habt, der war im Martha. Da haben wir nämlich gesagt, das große Duell zwischen den großen Giganten Icom International und Icom Deutschland findet am 30. Januar statt und das fand nämlich statt und unser Influencer Matthias war da vor Ort, der ist natürlich immer da, wo es wichtige Diskussionen gibt und deswegen erzählt er mal. Ja und erklär nochmal kurz, was ist das überhaupt was hat es mit Icom überhaupt auf sich? Das weiß er vielleicht Icom, nicht. Bevor wir zur Museumsdefinition kommen, müssen wir zur Icom-Definition kommen. Genau, ja. Icom. Was ist das eigentlich? Was ist in der Icom? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Also Icom ist, du hast es vorhin schon so, weiß ich gar nicht, ob du es gesagt hast. In der ersten Version wahrscheinlich. Genau, der International Council of Museums. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist der Museumsbund international. Nur, dass das mit dem Museumsbund gar nichts zu tun hat. Genau, und das ist eben so eine Organisation, so ein bisschen politisch, ein bisschen Lobby, ein bisschen e.V. für alle was dabei. Und die vertreten eben Museen. Und es wird gerade ein Riesenaufwand darum betrieben, eine neue, tragfähige Definition des Begriffes Museum zu finden, der dafür da ist, dass die Leute, oder Institutionen, die Mitglied werden wollen bei der ICOM, dass klar ist, was die für Kriterien erfüllen wollen oder müssen. Und es wird gerade von ICOM International wurde eine super umfangreiche, weitreichende, offene, fröhliche Definition des Begriffs entwickelt. Da geht es um Offenheit, es geht um Planetary Wellbeing ist so ein Thema, das angesprochen wird. Also, Sozialismus. Genau, das auch. Nein, aber einfach eine sehr, sehr offene, sehr, sehr freie Definition, wo es zum Beispiel auch nicht oder darum geht, dass Museen zum Beispiel auch nicht auf Dauerhaftigkeit irgendwie angelegt werden müssen, sondern irgendwie auch nicht an den Ort gebunden sind und so weiter. Und es gab dann einen ewig langen Prozess mit Roundtables, wie immer gesagt worden ist, all around the world. Und ICOM Deutschland hat dann bei der großen Abstimmung in Kyoto, war die, haben die gesagt, ey, was? Ich weiß davon gar nichts, ich fühle mich nicht mitgenommen. Was passiert hier? Und die anderen haben gesagt, well, wir haben da doch 30 Jahre drüber gesprochen. Und um das Ganze zu klären, wurde eben von der ganz tollen Alina Kramova, die jetzt neu gewählt worden ist, in den ICOM-Vorstand, ICOM-Deutschland-Vorstand, ein Schlagabtausch, ding, ding, ding, Rumble in the Jüdisches Museum in dem Fall, organisiert, und zwar zwischen Leontine Meyer van Mensch auf der einen Seite für ICOM International und dann dem Herrn Markus Walz für ICOM Deutschland. Und es war tatsächlich sehr, sehr spannend. Die haben auch komplett unterschätzt, wie viele Leute da kommen. Es war randvoll, mehrere hundert Leute waren da. Damit, also die mussten irgendwie den Raum wechseln und alles Mögliche, damit sie überhaupt die Leute reinkriegen. Das war ziemlich cool. Also Rieseninteresse und ich würde sagen, ganz klarer Punktsieg für Leontine Meyer van Mensch. Das Publikum fand diese Offenheit, glaube ich, sehr, sehr gut, aber auch der Kollege Walz hat auch hier und da seinen Applaus bekommen. Ich fand sein Auftreten hier und da ein bisschen schwierig. Ich glaube, da stehe ich nicht allein da, aber ich glaube, gerade unter den jüngeren MuseumsmitarbeiterInnen kam es eben vor allem gut an diese neue offene Definition, und ich denke, das ist die Definition, die Zukunft haben wird. Okay, und das war gestern, oder was? Das war tatsächlich gestern. Es gab am Ende noch ein Weinchen und so. Das war dann auch schön. Ein bisschen Netzwerken. Ein paar Aufkleber verteilen, ne? Was man so macht. Ja, hast du ein paar Museum-Back-Aufkleber verteilt? Tatsächlich, an zwei Leute. An zwei Leute? Angeklebt. Ich weiß gar nicht, ob die das mitbekommen haben. Sie haben da was, da ist ein Käfer. Tritt mich, Schild. Genau, das haben wir gemacht. Okay, verstehe. Okay, mehrere hundert Leute treffen sich, um über so was Abgefahrenes wie Definitionen zu sprechen. Was wir vielleicht auch nochmal sagen müssen, ist, heute ist der 31. Januar 2020. Es ist der letzte Tag, an dem Großbritannien in der EU ist. Nee, was ist das für ein Lied? Ich weiß gar nicht. Ja, das ist auch was Royales auf jeden Fall. Damit kannst du nichts falsch machen. Ich hoffe, ich stehe noch drin, oder so. Aber ich finde, das sollten wir auch kurz nochmal, ganz kurz vielleicht nochmal erwähnen, weil ich meine, ich weiß, wir sind alle irgendwie übersättigt von den ganzen, drei Jahre lang oder vielleicht auch noch vier Jahre lang Berichterstattung über Brexit. Nee, und das ist nicht die Berichterstattung, das sind die Königsberger Klopse aus dem Kompra. Ach so, deswegen hängt ihr so eine Royale. Royale Klopse. UK Klopse. Ja, aber also wir sollten diesen historischen Tag dennoch mal kurz erwähnen und vielleicht auch nochmal, also klar, es ist gesellschaftlich und wirtschaftlich und politisch alles irgendwie riesiger Fuck-up, aber auch was es so dann vielleicht auch für die Museen bedeutet in Großbritannien, habe ich mich gefragt, obwohl ich da nur Hobby-Experte bin, aber ich glaube, dass es sicherlich vielen, vielleicht auch sogar vielen kleinen Museen oder so, die in irgendwelchen Gemeinden sind, die von EU-Geldern und so, ne, subventioniert oder unterstützt werden, dass das vielleicht für die auch irgendwie schwierig wird, dass es vielleicht auch schwierig wird, dass, keine Ahnung, Museen internationale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen können. Also ich schätze mal, dass Brexit für die Museen in Großbritannien auch nicht gerade das Tollste ist. Also ich muss auch sagen, also mich persönlich hat es auch so ein bisschen, mich nimmt es tatsächlich auch ein bisschen mit. Also ich habe ja über diese ganzen, ich meine, drei Jahre hat es jetzt gedauert, dieser Prozess. Ich habe gedacht, also so doof kann man gar nicht sein. Das werden die schon noch rumliegen. Irgendwie hat auch niemand geglaubt. Irgendwie hat auch jeder gedacht doch irgendwie so, ach komm, die werden schon zur Vernunft kommen oder in den langen Zeit, da werden schon die irgendwie nicht mehr fähig sein zu wählen, die das immer wollten oder was auch immer. Aber irgendwie, ja, jetzt ist es soweit. Das ist leider soweit. Das tut mir auch echt leid, weil irgendwie so, es gibt so viele auch kleine Künstler, ne? Also kleine Künstler, aber Künstler, die jetzt sich nicht leisten können irgendwie und dann auf Stipendien angewiesen sind, da ist jetzt auch nicht mehr so viel Möglichkeit, dass die nach Europa, also auf Festland Europa kommen. Ja, ich weiß aber auch noch nicht, wann ich das nächste Mal dann, also ich, wie gesagt, großer Fan von dem ganzen UK eigentlich, weil ich ein paar Mal schon in London und irgendwie will da eigentlich auch immer wieder hin, weil die haben halt so geile Museen da einfach, die sind so cool. Und jetzt aber echt so, dass ich mir denke, okay, weiß ich jetzt nicht, wo ich das nächste Mal hinfahre, dann bewege ich mich vielleicht doch lieber in der EU. Ja, ach, mal gucken. Lassen wir auch mal auf uns zukommen. Aber mir fiel gerade noch ein, UK ist ja auch nicht London, ne? Und London nicht UK. Also, Obwohl ich auch nur London kenne. Egal. Echt? Ja, ich war, oder warte mal, nee, doch, ich war bisher nur in London. Ich war sogar schon in Manchester. Wow. Oh, das London des kleinen Mannes. Genau. Oder der kleinen Frau in diesem Fall. In dem Fall. Genau. Ansonsten war es sonst auch, ich war noch mal in, jetzt im Barberini zum ersten Mal in Potsdam, Museum Barberinis, hat mir gut war gefallen. Schick da, ne? Hat mir gut gefallen dort. Da ist der Hasso Plattner. Der hat sich da ein kleines Museum gebaut. Nein, das stimmt nicht. Aber es basiert halt auf der Sammlung und auch der von ihm gegründeten Stiftung. Da basiert quasi dieses Kunstmuseum draußen. Das ist, also ich kann sehr empfehlen, dorthin zu fahren. Das ist ein sehr cooles Museum. Mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht drüber sagen, weil vielleicht fahren wir da ja auch mal hin. Oh, wir waren aber auch bei einem tollen Event. Wo waren wir denn? Naja, bei Tristan. Ach so, das haben wir. Ach ja, ihr wart wir ja waren nämlich nicht nur, wir waren nämlich, um noch weiter in die Vergangenheit zu reisen, waren wir nämlich bei der Abschiedsparty von Tristan Otto, unserem geliebten Tyrannosaurus Rex. Und im Naturkundemuseum natürlich. Genau. Und natürlich. Wir standen ungefähr genauso lang davor, wie wir drin waren. Ja. So gefühlt. Es war saukalt und wir standen 45 Minuten an, um reinzukommen. Und dann waren wir drin und. Dann standen wir nochmal eine Viertelstunde an, um in den Saal von Tristan Otto zu kommen. Und der heißt doch jetzt nicht Tristan Otto. Natürlich. Oh, ist tatsächlich Tristan Otto. Was? Die Wissenschaftler, die den sozusagen besitzen, die heißen Jens Jensen und Nils Nielsen. Das ist wirklich kein Witz. Und die Söhne von diesen beiden, heißt der eine heißt Tristan und der andere heißt Otto. Deswegen heißt das Skelett Tristan Otto. Ich dachte, das heißt nur Tristan. Nee. Ja, der hat halt einen zweiten Namen. Tristan Otto ist ja ganz schön, naja, okay. Auf jeden Fall standen wir dann nochmal eine halbe Stunde an und haben versucht, einen Drink zu bekommen. Und dann haben wir festgestellt, an der Stelle, wo wir anstehen, werden sie uns keinen Drink geben. Zumindest dann nicht mehr, als dann wir dann mehr da als waren, da waren den genau. Hätte geben sollen. Also haben wir dann auch nicht mal was zu trinken bekommen. Davon abgesehen aber, Musik sehr, sehr cool, Location sehr, sehr cool, alle super entspannt. Ja. Aber wir wären gerne länger geblieben. Ja, wir wären gerne länger geblieben, hätten auch gerne was zu trinken gehabt. Und wir sind trotzdem natürlich super großer, also ich bin super großer Fan von Naturkundemuseum. Und auch, ich freue mich dann, wenn Tristan Otto wieder zurückkommt, weil der ist ja nur ein Jahr weg in Kopenhagen. Und dann feiern wir vielleicht eine schöne Willkommensparty wieder. Und dann gibt es vielleicht auch was zu trinken, weil das wäre cool, wenn es dann nicht nur eine Cocktailbar gibt, sondern einfach nur so ein Kaltgetränk. Ja, einfach nur so ein Kühlschrank, wo man sich ein Bier rausnehmen kann, so auf gute Berliner Art. Das hätte Tristan Otto, glaube ich, auch cool gefunden. Ja, Tristan Otto. Tristan Otto, der alte Waldorfschüler. Aber mit seinen Ärmchen hätte er gar nicht stricken können. Vielleicht nur mit ganz kleinen Nadeln. Ja. Ich habe auch noch, gut. Kann ich nochmal erzählen? Ich habe es schon mal erzählt. Ja, erzähl deine Geschichte nochmal. aber wir hören es ja zum ersten Mal. Das ist so, stimmt. Ja, in dieser Realität du noch zu erzählen. Hatte das zum ersten Mal. Ich bin Hashtag Career Goals. Ich bin jetzt hier Coverboy. Coverboy. Und zwar auf dem Magazin vom Haus der Geschichte. zusammen mit kleine Unterhemden, ne? Das haben wir heute erfahren. Und auch sonst nichts. Okay. Genau. Zusammen mit hier Martin Schäfer ist auch am Start und ganz viele andere tolle Leute. Wir stehen da irgendwie vorm Tränenpalast rum und gucken cool. Und auf Seite 10 findet ihr mich auch nochmal mit einem Selfie, das ich gemacht habe. Haus der Geschichte hat zwar nicht gefragt, ob sie das benutzen können, aber man versteht sich, ne? Man kennt sich und ja. Gut. Ja, jetzt er hat es jetzt geschafft, ne? Und ihr? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann gerade gar keine Selfie-Stories erzählen. Aber macht euch nichts draus, ich nehme euch dann mit ins Soho-Haus. Geladen werde. Ah ja, gut. Kannst du uns mal George Clooney vorstellen? Wieso? Kennt er das? Ja, genau. Ja, doch, ist der öfter. Ja, gut. Matthias, also Tristan, Dinosaurier, Matthias mit Unterhemd auf Cover. Wie kommen wir jetzt zur Zukunft? Wie kriegen wir den Übergang? Da müssen wir einfach zum Berliner Hauptbahnhof fahren. Oh ja, das ist ja nicht weit vom Naturkundemuseum. Und, ja, stimmt. Und dann da, ein bisschen versteckt am Spreeufer, gibt es das Futurium. Und das Futurium ist ein ziemlich neues Museum, du hast gesagt, 2019 eröffnet worden, genau. Ja. Und es ist so ein bisschen versetzt hinter den Gebäuden, die da am Spreeufer sind. Hast du gerade Museum gesagt? Ach stimmt. Ist das ein Museum? Ist es ein Museum? Ich schlag kurz nach in der Definition. Genau. ICOM Hotline. ICOM übernehmen Sie. Stimmt. ICOM Hotline. 030 888. Sie sind ICOM. Nein, das ist so, Sie sind verunsichert. Ob, sind Sie ein Museum oder sind Sie es ja, nicht? Genau. Bitte helfen. Rufen Sie uns ja, an. Ja, genau. ICOM, bitte melden Sie. Wir wird Ihnen geholfen. Okay, das können wir ja später noch erörtern, ob es ein Museum ist. Also okay, dann steht das da, ne? Neben dem Hauptbahnhof und hat eine ziemlich seltsame, sag ich jetzt mal, oder sagen wir mal, interessante Architektur. Ja, du fandst interessant, ne? Ich fand es so ein bisschen unscheinbar. Also ich fand so, Futurium, da stellt man sich vor, so, oh, vielleicht riesengroß oder vielleicht total verspiegelt oder irgendwie wie so ein UFO oder was auch immer. Und es war einfach so ein schwarzer Kasten. Oder es ist einfach so ein schwarzer Kasten. Ja, mit du so bist Knick. Halt einfach noch Martha Herford verwöhnt. Ja, ja, ich bin echt so. Frank Gehry war schon, dieser Architekt, der das Martha Herford da gebaut hat, war, ist schon ziemlich, also in, für mich, so stelle ich mir die Zukunft vor, dass alle Gebäude so aussehen. In so Schneckenform sind. Aber eigentlich auch total albern, ne? Also man hat halt immer diesen Zukunft, das ist so Glas und Stahl und dies und das. Dabei so hätte man eigentlich da auch voll so ein Holzhaus hinbauen können oder so. Eben, so lauter ist, nachhaltige, ja. So aus Algen und Fußpilz gestrickt irgendwie so. Aber nee, ist nicht. So 3D gedruckt. Nee, naja, die gut, Leute aber, haben eine Erwartung an die Zukunft. Ja, genau. Und die Erwartung an die Zukunft, die findet sich da materialisiert wieder in so einer Art, ich habe das halt mit so einem geknickten Schuhkarton verglichen. Ja. Wenn Martin McFlys selbst schnürende Schuhe und Schuhkarton gehabt hätten, dann wäre es dieses Gebäude. Ah ja, oh. Sehr genau. Schön. Genau, und du hattest, glaube ich, schon in Version 1 dieses Podcasts. Die nie passiert ist. Der nie passiert ist. Matthias erzählt, dass der Baustoff, aber jetzt klar, kein Holz ist, aber sie das schon auch irgendwie für Nachhaltigkeit gesorgt haben. Nicht nur was den Baustoff anbelangt, sondern auch was die ganze Energieversorgung des Hauses betrifft. Das ist State of the Art, möchte ich sagen. Yeah. Es ist irgendwie auf dem Niveau eines Niedrigenergiehauses konzipiert. Super viele Solarkollektoren auf dem Dach, die dann für irgendwie Strom und Wärme sorgen und die sammeln irgendwie Wasser in der Zisterne. Und die ganze Fassade ist so mit so einer Glasschicht irgendwie überzogen, die dann auch irgendwie nochmal für Dämmung sorgt und gleichzeitig aber das Licht cool bricht und so Geschichten. Hm. Also sie haben sich da richtig viel bei gedacht. Ja, ja. Großding Futurium. Vorher sollte es mal Haus der Zukunft heißen. Ja, so irgendwann wurde es dann so in Futurium. DDR-mäßig, so Haus der Geschichte, Haus der Zukunft. Ja, genau. Haus des Lehrers. Ja. Und irgendwann wurde es dann aber in Futurium umgetauft. Und institutionell ist es sozusagen entstanden aus, der Finanzierung des Bundes und halt verschiedener Forschungsgesellschaften. Helmholtz Gesellschaft ist dabei, Fraunhofer und Konsorten. Und die Wirtschaft hast du auch und gesagt. Die Wirtschaft ist auch da. Ich könnte die euch Wirtschaft Geschichten ist da. Erzählen. Wirtschaft. Genau, also wenn ihr auf der Website vom Futurium schaut, da könnt ihr gucken, wer da alles mit drin hängt. Das seht ihr auf der Website vom Futurium. Irgendwie, mir ist nur Bayer, hat sich mir eingebrannt und danach habe ich gedacht, böse. Monsanto. Nee, so, das ist nicht gut. Aber, also ich meine, das Gebäude war ursprünglich mal gedacht als eine Art cooler Showroom für die deutsche Wirtschaft, wo sie zeigen, also warum wir mindestens im vorderen Mittelfeld. Dann haben sie gemerkt, dass es peinlich wäre, genau. Wenn sie das als Showroom und sie das zeigen würden, genau. Wie beim Museum draußen. Ja, ein bisschen was zum Gucken. Genau, da haben sie sich, also es hat die Zuständigkeiten haben dann auch gewechselt innerhalb der Ministerien und hat man sich gesagt, okay, wir müssen das irgendwie für die Öffentlichkeit zugänglich machen, wir wollen schon zeigen, was wir da haben. Also man sieht auch ganz oft in den Ausstellungen dann so, irgendwelche Bildschirme, wo irgendwelche Firmenchefs erzählen, was sie so produzieren. Es werden ganz viele Firmen auch genannt. Irgendwie unter anderem zum Beispiel auch Lamsbräu, von denen wir hier gerade Bier trinken, kommen auch drin vor. Bitte was? Die unterstützen Alkohol? Nein, das ist ich alkoholfrei. Ist ja das Alkoholfreie. Ach, nee, das jetzt wieso, nicht. Wieso denn nicht? Lamsbräu, zisch. Das war in Version 1. Weil das irgendwie aus Insekten ist, oder was? Was? Nein, weil die halt so auf Nachhaltigkeit und Bio und Zeug. Ja. Ah. Die Insekten, die gerade durch Marthas Hirnspukten, die kommen nämlich daher, weil das Museum auch ein Restaurant hat und in dem kann man sich Insekten reinpfeifen, wenn man denn dann will. Aber genau, also aber was passiert in dem Haus eigentlich? Das müsste man ja vielleicht nochmal so vogelflugmäßig nochmal also sagen. Also es ist eben nicht mehr der reine Showroom, auch wenn es hier und da so vielleicht so Anwandlungen hat, sondern es ist eigentlich eine Art, es ist eine Ausstellung im Stile eines Museums, möchte ich mal sagen, ja. Und gleichzeitig, also das ist im ersten OG und im Keller unten, da gibt es noch das Lab, wo man ganz viele Sachen anfassen kann und testen kann, also quasi also Anwendungen nochmal sieht, künstlerische Sachen sich auch nochmal anschauen kann, ja. Und eben nochmal Werkräume hat mit irgendwelchen Fräsen, 3D-Druckern, was man halt so alles braucht, ja. Wo dann auch Schulklassen und so arbeiten kann. Und was ich vielleicht auch noch wichtig fände zu sagen ist, also nachdem es quasi vom Showroom dann in, sagen wir mal, andere organisatorische Hände gegeben wurde, also von der Wirtschaft, hat, glaube ich, ging es vor allen Dingen auch erstmal um diesen Begriff des Anthropozän, dass nämlich die Einsicht darin besteht, dass halt die Welt, die Erde, die Natur, dass wir in so ein Zeitalter eingetreten sind, wo die eben halt maßgeblich vom Menschen verändert wird und es nicht mehr nur die Natur allein ist, die für sag mal, Wandel sorgt. Also dass der Mensch geologisch, klimatisch und so weiter eingreift durch Industrialisierung und hast du nicht gesehen, Konsumgesellschaft, whatever. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die ideologische Grundlage, die diesem, oder ideologisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber naja, sagen wir mal, die gedankliche Grundlage, die diesem Haus zugrunde liegt, ne? Ja, oder? Also, ja, schon, aber es ist jetzt nicht dieses, es ist nicht, es hat nicht diese Fridays for Future-Anmutung so, die Welt geht kaputt, oh Gott, ja, oh Gott, nee, was machen wir? Überhaupt nicht. Sondern mehr so, Wissenschaft wie und können wir, Technik. Ja, also mehr so, wie können wir mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, technologisch vor allem, die Welt eben bewusst verändern. Also nicht mehr so, wir machen alles kaputt und dann wundern wir uns, sondern wie können wir aktiv auf Arbeiten werden? Kaputt. Genau, Sandkasten. Burg kaputt gemacht. Wo ist mein Förmchen? Ja, genau. Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, wie es dort aufgeteilt ist und wir haben uns, sind erstmal, ja, okay, wir sind erstmal reingegangen. Und da sind wir zu so einer, wie ist das, Wünschespeicher. Wünschespeicher. Sind wir zum Wünschespeicher gegangen. Und das ist nämlich im Foyer angesiedelt, so ein großer Kasten, sag ich mal. Und an dem Kastenrand sind so Interfaces und da kann man seine Wünsche für die Zukunft eingeben und die tauchen dann in dieser Kastenmitte, da ist so ein großes Display, es liegt da so waagerecht drauf, werden die dann eingeblendet. Die Grafik ist halt auch so sehr so wie so Synapsen aus dem Gehirn und so. Ja, und dann wird es halt, dann verschwindet es auch irgendwie und man weiß jetzt nicht genau, wurde das jetzt gespeichert, was wird damit gemacht? Du meintest jetzt, Matthias, dass sie das noch auswerten wollen und das ist irgendwie, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil wir fangen jetzt so gleich an mit dem, wir sind jetzt im Foyer und da muss man schon gleich was machen. Und das war, glaube ich, von Anfang an die Idee, dass es super partizipativ gedacht ist. Also noch bevor die Ausstellung eröffnet hat, das war ein ziemlich langer Prozess, dass die auch mit den, also mit ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, also mit ganz normalen Interessierten, da eben sich zusammengesetzt haben und so Workshops gemacht haben, was für Ideen oder was für Themen könnten wir denn in so einer Ausstellung überhaupt ansprechen? Ja. Und ein paar Objekte auch aus diesen Workshops wurden dann auch in diese Ausstellung integriert. Und ich finde es ja generell einen super tollen Ansatz, dass man auch so ein bisschen Partizipation im Vorhinein schon macht. Und dass sie das dann aber dann auch in der Ausstellung mit fortgeführt haben, finde ich gut. Man weiß halt nicht, was jetzt mit diesem Wünschespeicher kommt, ob das jetzt irgendwie an den Nordpol geht und der Weihnachtsmann erfüllt die Wünsche bei Ihnen. Genau, das erfahrt ihr in ungefähr 12 Monaten. Genau, nur wenn ihr brav wart. Genau. Und das ist aber schon ein schöner Ansatz, vor allem, wir kamen alle drei hin und es gab eben an jeder Seite von diesem Kasten ist ein Interface und man konnte das dann eingeben und dann hat man den Wunsch von dem anderen auch gesehen und also, weil er dann so aufpoppte in der Mitte. Also es ist schon schön, weil man kommt dann auch gleich vielleicht ins Gespräch und sagt, hey, wieso wünschst du dir das und wieso wünschst du dir nicht das? Findest du das nicht wichtiger? Genau. Und wieso findest du das denn so wichtig? Ich glaube, Matthias hat irgendwie eingegeben, mehr Museum-Bug-Hörerin. Habe ich mir gewünscht. Da habe ich ihn so gefragt, wieso willst du das eigentlich? Können wir uns mal drüber unterhalten? Was ist dein Problem? Ach, ihr verarscht mich jetzt. Oh, die verarschen mich immer. Nein, das hat er wirklich eingegeben. Ich habe es tatsächlich eingegeben, aber wir haben uns nicht drüber unterhalten. Nein, aber ich finde es ganz lustig. Aber ich glaube, dass die Ausstellung eben so konzipiert ist und auch, dass sie so gedacht ist. Ja, klar. Miteinander ins Gespräch kommen soll. Mhm. Und das ist an ganz, ganz vielen Stellen und schon eben am Eingang, finde ich, wird es deutlich und es ist so eine Aufforderung. Mhm. So. Ja. Jetzt sage ich nichts mehr. Oh nein. Warte, soll ich dir noch was zu trinken holen? Die wollen sich nämlich eigentlich gar nicht mit mir unterhalten. Doch. Nee, ich habe aber auch ganz viel einfach die Leute angeschrien in der Ausstellung. Ich habe gesagt, was ist falsch, was sie da machen. Genau. Nein, aber es ist wirklich so. Ich fand das auch ganz cool. Also dieses Foyer ist total hell und irgendwie fand ich auch irgendwie so welcoming irgendwie. Ja, ist alles sehr schick da. Ja. Also man muss wirklich sagen, es ist alles, nicht nur weil es neu ist, es ist einfach super schick konzipiert. Auch so ein bisschen futuristisch die Besucherbetreuer. Die laufen da mit so Westen rum, so cool. Netzwesten. So schwarze Netzwesten. Also so ein bisschen komisch auch. Also nicht nur mit schwarzen Netzwesten. Die haben auch noch Schuhe an. Das ist nur einmal im Monat, samstags ab 18 Uhr. Die haben auch ein Unterhemd an. Genau. Also schwarze Netzwesten. Und Verlackstiefel. Und... Und Entschuldigung. Ja. Kit Kat Club sucht gerade eine neue Location. Und hinten auf dem Rücken. Haben die so, soll ich mal übernehmen kurz? Haben die so ein Tablet, ne? Es wird nicht besser. Die haben also, so ein Display. Ja, so ein Display-Tablet. Und da drauf ist dann so ein Informationszeichen zu sehen. Oder mal kommt so ein Frag mich Aufforderungssatz. Da wird eingeblendet. Leute, was ist mit euch los? So lustig ist das nur auch wieder nicht. Mann. Ich habe voll die Leute im Club mit rumlaufen und so, frag mich. Das wäre irgendwie ganz cool eigentlich. Frag mich. Aber lustigerweise, ich fand das echt ganz cool mit diesen Anzeigen. Ich dachte am Anfang, ich habe das schon gerüchtehalber gehört, dass es das da gibt. Und ich dachte so, okay, Jörg meinte vorher, die haben so iPads rumgeschnallt. So, dachte ich mir, okay, das ist irgendwie albern, aber diese Displays... Also das sind wie so LEDs irgendwie, die bewegen sich dann auch so. Also es sieht so aus, als wäre es Bewegung. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich vermisse das manchmal. Also ich kenne das ja in anderen Museen. Da stehen dann so Leute mit Schlips und Anzug irgendwie rum. Und die willst du auch nicht ansprechen. Nee, das ist total doof. Der Anzug sagt so, ja. Frag mich nicht. Genau. Hab Angst genau. vor mir. Genau. Aber die waren super lässig drauf und sind da so rumgelaufen. Und ich hatte echt das Gefühl, man kann hingehen. Jörg hat auch, glaube ich, mal so ein bisschen... Ja, gesprochen mit den paar Aufklärern. Oh, halt. Ich glaube, ich will so eine Weste haben und dann zieht ihr zum Fahrradfahren an und dann steht dann immer auf dem Rücken hier 1,5 Meter Mindestabstand oder sowas. Ja, mach das doch. Ja. Überholabstand oder was auch immer. Also irgendwas Cooles oder einfach nur... Hast du noch so einen fetten Akku, den ich derzeit aufladen muss? Schönen Tag heute oder so. Genau. Ja, nee, das war auf jeden Fall ganz cool. Und das ist, ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, das kann ich euch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, es ist irgendwie ein ganz guter Gag irgendwie so, auf jeden Fall. Wie sind wir da jetzt eigentlich nochmal drauf gekommen? Naja, wir gehen jetzt also, rein sind ins auf Museum jeden Fall die und da sind die genau. Mitarbeiter und die sind auch echt nett. Und genau. Man kommt rein und dann geht man nach oben in diese Dauerausstellung, die ist dann auf einer Ebene, es sind eben diese drei Teile, Natur, Mensch, Technik und man kam halt hoch und da begrüßt einen Pepper, das ist so ein kleiner Roboter. Ja, so ein kleiner Roboter, der kann so ein paar Gesten machen ja, und so. Und die erklärt einem... Dame. Naja, man weiß es nicht. Ne? Na doch, schon so ein bisschen. Pepper, naja. Cooler Name, ne? Ja. Name der Zukunft. Und dann, kriegt man von Pepper eben erklärt, dass man so ein Armband tragen kann. Und dieses Armband ist eben auch so ein partizipatives Element, genau, danke. Da ist ein Chip dran, ne? Da ist ein Chip dran und da kann man an bestimmten Stellen in der Ausstellung eben zum Beispiel so eine Umfrage mitmachen. Also werden so Fragen gestellt und so, was für ein Typ bist du oder was denkst du darüber? Und dann am Ende wird es ausgewertet in einer Zukunftsmaschine oder sowas. Ah, ja, genau. Future Machine. Und da wird dir dann gezeigt, was für ein Typ der Zukunft du bist oder so. Ja, genau. Man kann halt, also es gibt so drei Funktionen von diesem Chip. Ne? Einmal werden so Fragen gestellt zu speziellen Themen und man hat irgendwie drei Antwortmöglichkeiten und damit kann man halt mit dem Chip kann man halt irgendwie eine Antwort geben, ne? Von den dreien. Gibt es noch ein weiteres Interface, wo man halt Themengebiete, die an irgendwelchen Ausstellungsbauten irgendwie abgehandelt werden, wenn man sich für die interessiert, dann kann man sich sozusagen so ein Bookmark setzen, was dann irgendwie auf dem Chip gespeichert wird. Und als drittes dient dieser Chip noch dafür, dass man Medienstationen steuern kann, so ein Steuerungsgerät. Ja. So. Das kriegt man am Anfang und dann geht man da rein und du hast ja schon gesagt, es gibt irgendwie diesen in dieser Dauerausstellung diesen thematischen Dreiklang zwischen Natur, Mensch und Technik. Aber das kriegt man erstmal nicht mit, finde ich. Also man kommt da rein, man kriegt dieses Armband und dann war es wirklich so, ja, wo gehen wir jetzt hin? Das ist nicht so wie bei sonst bei den Ausstellungen so ein Pfeil hier so Rundgang oder so. Genau. Überhaupt nicht. Das hängt nämlich ja. Und dann habe ich gedacht, also weil als ich mich umgedreht habe, waren so riesige große Holzgebilde, so wie so Klettergerüste, so eine aber mega so große Holzskulptur. Ja, dann, ne? So Skulpturen, also irgendwas Künstlerisches, aber richtig, richtig mehrere Meter hoch. Sehr beeindruckend. Und es war sah so ansprechend aus, habe ich gedacht, gehe ich mal dahin. Und das war dann zufällig das Naturding. Genau. Und dann hat auch Matthias hat das auch gemeint, so am da waren wir noch ganz frisch mit dem Armband und haben das überall dran gehalten, wo man das dran halten konnte. Und am Ende, als wir dann durch die Ausstellung gegangen sind, haben wir es dann irgendwie so ein bisschen vergessen. Und am Ende kam halt raus, dass wir alle drei so richtige Natur-Typen sind. Und also ich meine, dieses Armband ist an sich eine nette Idee. Also ich meine, viele Museen suchen ja so partizipative Elemente. Also bei mir stimmt das auch mit dem Naturtyp. Aber natürlich. Ja. Also viele Museen suchen ja so Dinge, wo man irgendwie mitmachen kann, wo man was abstimmen kann, wo man was speichern kann und so weiter. Und da finde ich ja, mit diesem Armband, das hat super funktioniert, sich das so anzulegen auch und so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so ein abgeranztes Armband irgendwie, das schon fünf Männer anhatten vor mir an dem Tag. Das hat alles gut geklappt, das hat funktioniert. Aber das Ding ist halt, nachdem man so mal getestet hat, was man damit machen kann, hat ich so ein bisschen das Interesse dran verloren, weil das auch keine direkte Wirkung irgendwo hat. Ich habe das, weißt du, ich könnte abstimmen zum Beispiel, halte dieses Armband da dran, dann blinkt kurz so ein Ding auf, ja, sie haben abgestimmt, aber ich sehe in dem Moment nichts oder ich sehe nicht, wie mein Abstimmungsverhältnis so ein Score auch, oder genau, so, yeah. So irgendwo dazukommt. Und dann am Ende, und dann habe ich halt Interesse verloren, am Ende sind wir halt so diese Zukunftsmaschine, die dann dir eben diese Auswertung gibt, was du für ein Typ bist. Und da ich das am Ende gar nicht mehr benutzt habe in der Ausstellung, war ich natürlich auch so ein Naturtyp dann eben, weil ich das halt nur am Anfang benutzt habe. Das ist halt, also super Idee, aber halt dadurch, dass ich es halt nicht konstant benutzt habe, ist die Auswertung halt dann Quatsch. Genau, diese Zukunftsmaschine war sowieso so lustig. Man legt da den Chip irgendwie rein und kriegt dann irgendwie so eine Karte ausgedruckt. Irgendwie wurde noch so ein, also man legt den Chip da rein, dann sieht man irgendwie auf dem Monitor, was man für ein Typ ist. Bei Matthias halt ein Naturtyp, weil er in dem Bereich Natur die ganze Zeit nur irgendwie das genutzt hat. Und dann kriegt man am Ende eine Karte ausgedruckt, wo ein Zahlencode draufsteht. Und den Zahlencode muss man jetzt noch im Internet irgendwo auf einer Seite eingeben. Und dann was da passiert, das haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut, aber da könnte es ja eventuell sein, dass das auftaucht, was du vermisst hast, Matthias, dass man eventuell irgendwie seine Interessen irgendwie in Korrelation zu den ganzen anderen Leuten, die da abgestimmt haben, irgendwie nochmal sieht. Oder ich weiß es nicht. Aber super lustig mit diesem, also ich kriegte am Ende wirklich so ein Ticket ausgedruckt und ich dachte mir, wie absurd ist das, dieses Museum oder dieses Haus ist, also der Eintritt ist frei, es ist kostenlos. Du kriegst doch nicht mal ein Ticket am Anfang. Du kriegst nicht mal ein Ticket. Aber am Ende kriegst du ein Ticket. Vollkommen absurd eigentlich, wo du auch denkst so, okay, könnt ihr irgendwie was super krass Nachhaltiges mir ausdrucken oder mir irgendwo was, keine Ahnung, nimmt meine E-Mail-Adresse, schickt mir halt irgendwie einen Link oder was, aber druckt mir doch kein toten Baum da irgendwie aus. Was soll das denn? Das war wahrscheinlich recyceltes Papier. Ja, und. Aber vielleicht können wir nochmal kurz irgendwie drauf eingehen, was man in den unterschiedlichen Ausstellungen, also so thematisch irgendwie gesehen hat. Ich meine, wir haben jetzt nur gesagt, Natur, Mensch, da kann man sich alles und nichts drunter vorstellen. Da war aber auch alles. Also, ja, ja. Da war so viel. Also, ich kann euch gleich sagen, dass ich da bestimmt noch mindestens einmal hingehen muss, weil ich bestimmt nur, keine Ahnung, ein Zehntel vielleicht klar. von dieser ganzen Ausstellung mitnehmen konnte es und wahrnehmen konnte, weil es voll mit ist. Infos. Ja. Und nicht nur, also, da können wir, ja. Lass uns mal so unseren Rundgang, so ein bisschen machen. Lass uns mal einen Rundgang machen. Ganz schön hier nochmal. Also wir haben angefangen, wir sind alle erstmal direkt in diesen Holzskulptur-Naturbereich gegangen, der auch eben nach vorne zur Straße sich öffnet, auf diesem, in diesem riesen Glasscheibe, wo man super toll rausschauen kann. Genau. Und man rafft es erstmal überhaupt nicht, dass das Natur, dass es der Naturteil ist, weil der Einführungstext zu dem Naturteil ist halt um eine Ecke. Man geht die Treppe hoch und dann guckt man, okay, es ist eine riesen Holzskulptur, was geht hier? Und aber man weiß irgendwie nicht, okay, was ist das jetzt irgendwie? Und dann geht man um die Ecke an der Wand, ist dann der große Text und dann sieht man erst, okay, das ist jetzt der Naturteil. Genau, und es gibt so Art Thementische. Ja. Und es war da auch alles aus Holz. Genau, ja. Weil eben Natur, das war das. Ja, weil ich meine, das ist halt irgendwie lustig, weil also da ist es irgendwie, da ist es Natur. Das ist schon richtig, da ist Matthias. Die Zukunft Natur. Und dementsprechend ist alles aus Holz, aber wenn man richtig Zukunft macht und ein Futurium dahinstellt, dann kann man das nicht mit Holz bauen. Obwohl eigentlich ist es eine geile Idee, wenn das alles wirklich aus Holz gewesen wäre. Alles. Also auch das Gebäude. Ja. Also es gibt ja so Hochhäuser in Kanada, glaube ich, in Toronto oder sowas. Oder soll gebaut werden, so weiß nicht wie viel, keine Ahnung. Ja, genau, sowas ist ja zum Beispiel geil. Dann Thema. Das wurde da, auch also da gezeigt, genau. Irgendwie in dem Bereich Natur gab es halt ganz viele Unterbereiche, Unterthemen sozusagen. Und einer davon, von den vielen, vielen, vielen, war halt das Thema Bauen und Baustoffe und so. Wir hatten das schon mal im, als wir über das Hanfmuseum gesprochen hatten, Hanf als Baustoff besprochen hatten. Hanf habe ich komischerweise da gar nicht gefunden. Ne? Nee. Ganz, ganz ist seltsam. Ist nicht zukunftsfähig. Das Ministerium hat das nicht durchgewunken, würde ich mal behaupten. Genau. Nee. Aber das, ich meine, es ging viel um diese Baustoffe, Material aus Pilzen auch und sowas. Oder irgendwelche, Jörg, du hast das vorhin erzählt, so Bäume, die ineinander gelenkt werden. Das und fand ich so ziemlich abgefahren, nämlich Botanik. Also man lässt Botanik. Sozusagen Bäume in so einer Art und oder Pflanzen generell in so einer Art und Weise wachsen und auch so zusammenwachsen, dass die irgendwann halt so belastbar sind, dass man da so richtige Träger und so drauflegen kann. Also es ist halt einfach, also man lässt ein Gebäude wachsen, also bei diesem, ganz kurz und doof gesagt. Also bei diesem Teil Natur muss man dazu sagen, dass schon der Mensch insofern im Mittelpunkt steht, als dass gesagt wird, der Mensch ist gerade dabei, die Natur so zu zerstören, dass es für den Menschen nicht mehr möglich ist, auf dieser Erde irgendwann mal alle zu versorgen oder in einer guten Luft zu leben und so. Doch, das kam schon öfter mal vor. Ja, nee, es werden, ich habe das anders da gelesen, oder ein bisschen anders gelesen. Also sie machen halt unterschiedliche Zukünfte da auf. Mhm. Ne, weil also nicht nur das Thema Bauen da natürlich eine Rolle spielt, sondern auch zum Beispiel jetzt, ne, Stichwort Klimawandel. Ne? Und ja. Sie halt so das irgendwie aufspannen, was man halt auch, ne, durch Museums for Future, Friday for Future und durch die momentane Entwicklung halt irgendwie auch mitbekommt, nämlich was passiert eigentlich, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel nicht erreichen? Wie sieht die Welt aus, wenn die Welt nur 2 Grad irgendwie wärmer wird? Wie sieht es aus, wenn es darüber hinausgeht? Mhm. Und so, ne? Also sie spannen so unterschiedliche. Es hat super viele Aspekte. Also es war auch eine Insel da. Es gibt immer so Informationsinseln, müsst ihr euch vorstellen, mit unglaublich vielen Informationen. eine war zum Beispiel über Plastik und was für alternative Materialien, die Natur zur Verfügung stellt, auch für Verpackungen und auch zum Essen. Also es geht auch um Ernährung. muss man vielleicht Kleidung. Und Kleidung, genau, muss man vielleicht Insekten essen, deswegen auch so irgendwie in diesem Restaurant vielleicht so, dass die Nahrung der Zukunft für alle Menschen. Also in diesem super weit gefassten Dings Natur, das muss man jetzt sich nicht so vorstellen, es geht jetzt hier nur um Biologie und Natur und so, wie ist der Mensch in Zukunft mit der Natur, sondern was kann der Mensch mit seinen Fähigkeiten und mit seiner Technologie, denn wie kann er die Natur benutzen, ohne die Natur zu zerstören? Genau. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Richtung, weil, also zum Beispiel stell dir mal vor, ein Futurium im Jahr 1900, ja. Hätte da ganz anders ausgesehen, ja, und hätte die Natur als was gesehen, so ja. Mach sie dir untertan. Sowas wurde übrigens kurz in dem Ausstellungsteil Technik zu Technik auch angesprochen, nämlich so diese Zukunftsvisionen, diese vergangenen Zukunftsvisionen. Das war so ein kleines. Ja. Ja, das hatte Alter. Ich da nicht gesehen. Ja. Aber wie gesagt, also ich habe wahnsinnig viel übersehen oder auch extra übersehen. Ja. Habe es extra dann nicht mehr angeguckt, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht noch eine Insel mehr anschauen und noch eine Insel und noch eine Umfrage mitmachen, weil es einfach so eigentlich viel so ein bisschen schade, ne, weil, das wollte ich auch gerade nochmal erzählt haben, weil, also wenn man sich so diese Inseln irgendwie angeschaut, diese Themeninseln angeschaut haben, das war irgendwie mit so viel Liebe zusammen designt, sag ich mal. Also diese ganzen Schaubilder, die Infografiken, das waren halt alles so kleine Designkunstwerke, ne, wo so collagenartig ich immer gearbeitet wurde. Also wirklich, wirklich schön gemacht, aber halt alles irgendwie in einer unglaublichen Fülle. Mhm. In der grafischen Fülle, aber auch in so einer faktischen Fülle. Ja. Ne? Mit vielen Texten. Aber auch wo verschiedenen man, Textebenen, also große, kleine, dann einen Text zu einer Grafik, einen Text neben einer Grafik, einen Einzeltext, einen Überblickstext. Also ich hatte das Gefühl, es gab nochmal viel mehr Textebenen, als ich normalerweise von Museen gewohnt bin, sodass ich tatsächlich irgendwann, Hast du eine Textallergie bekommen? Nee. Genau. Aber ich wusste irgendwann nicht, was reicht aus, wenn ich nur das lese? Verstehe ich dann trotzdem die ganze Themeninsel oder muss ich trotzdem nochmal einzelne Sachen lesen? Ja. So, das fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Also es war von mir vielleicht so ein bisschen ungeschickt, dass ich am Anfang, dass ich das noch nicht verstanden habe mit dem Naturtechnik-Mensch. Und dann habe ich nämlich wirklich sehr, sehr ausführlich diesen Naturbereich abgegrast und war dann sehr, sehr müde und habe dann nur noch so super punktuell Technik und Mensch diesen Bereich gemacht. Und von bei Natur, das wollte ich auch noch sagen, zu diesen Texten, da ist mir wirklich sofort nach der fünften Insel, wo ich dann schon die Information von der ersten Insel vergessen habe und dann schnell fotografiert habe, damit ich es mir irgendwie nochmal angucken kann, habe ich gedacht, ich brauche unbedingt ein Buch, wo das alles drinsteht, weil das kann ich mir eh nicht alles merken und das sind aber alles so Sachen, die ich nochmal nachschlagen will. Ja. Oder so. Also das waren halt alles so Fragestellungen, inspirierende. Ja, und dafür ist dann wieder der Chip wahrscheinlich gut, wenn man den danach richtig einsetzt, wenn man was wir nicht gemacht haben. Ja, aber bei Natur haben wir es ja ein bisschen gemacht. Ja, genau. Also haben wir bei Natur noch irgendwas, was wir unbedingt erwähnen wollen, oder sollen wir zur Technik gehen? Also man kann ja schon mal sagen, also ich weiß nicht, wie es für euch gegangen ist, nach diesem Teil Natur war ich schon echt fed up. Ne? Also da war ich schon ganz schön mit Informationen irgendwie angefüllt und dann geht man in den nächsten Teil rein zur Technik. Das wird dann und, erst richtig, das geht erst und richtig der los. Ist dann auch nochmal so vollgefüllt mit Informationen und Fakten und abgefahrenen Ausstellungsbau und Robotern und ja, und da habe ich zum Beispiel nur eine einzige Sache gemacht beim Technik. Und zwar habe ich mich an so einen Teil gesetzt. Da müsst ihr euch vorstellen, war so eine Glasscheibe. Und hinter der Glasscheibe war so ein Gerät, das hatte so ein LED-Display, so ein rundes. Und Brainlink ein Stift. Ja, Brainlink, okay. Und dann habe ich mein Brain mit diesem Ding verlinkt, habe ich nämlich so eine Art, ihr müsst euch vorstellen, wie diese Ohrenwärmer sah das aus, ne? Nur, dass man sich die, so wie so Plexiglasscheiben, über die Ohren an die Schläfen setzt, so zwei runde Teile, und an die Ohrläppchen klipst man noch so zwei Clipser dran, die mit diesen Plexiglasscheiben verbunden sind, man sieht richtig geil bescheuert aus. Ja? Ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht das Experiment dabei ist. Wer traut sich das einfach mal vor allen? Kamera. So, genau. Wird ausgewertet. Dieses Teil sollte zeigen, dass es Gedanken lesen kann. Und zwar insofern, dass wenn man ruhige Gedanken hat, es blau leuchtet, dieses LED-Ding, und dieser Stift lange Linien malt auf diese Plexiglasscheibe. Und wenn man erregt ist oder angespannt ist oder sowas, also angespannte Gedanken hat, dann, dass es dann rot leuchtet oder pink leuchtet und dann kurze Striche malt. Und zuerst habe ich gedacht, es ist halt irgendwie programmiert und ich orientiere mich vielleicht eher an dem Ding. Aber es hat wirklich geklappt. Also es geht schneller ins Pinke, weil man kann sich anscheinend schneller irgendwie unruhig Gedanken vorstellen. Wenn man dann einmal im Pinken ist, ist es super schwierig, so an Wellen und Meer und so Sofa oder sowas zu denken, damit so man sich wieder beruhigt. Genau, dass es dann wieder zu blau wird. Aber das fand ich schon irgendwie cool. Das war irgendwie so, man kann also doch irgendwie Gedanken visualisieren. Aber weißt du noch genau, was da abgenommen wurde? Also irgendwie anscheinend irgendwie der Puls, ne, mit diesen Klammern oder so, die dann am Ohrläppchen waren. Aber was hat dieser Aufsatz sozusagen irgendwie gemessen? Es müssen ja irgendwelche Impulse sozusagen wahrscheinlich gemessen schon werden, damit irgendwelche sie irgendwie auf Impulse. Den Stift über oder so. Ne? Okay, aber man kann mit nur seinem Gehirn ausgestattet, nur mit einem Gehirn kann man dort Plexiglasscheibe malen. Ja. Aber das, ich meine, das hat jetzt funktioniert. Ich habe Gerüchte halber erzählt man sich, dass dieses Brainlink das öfteren Mal außer Gefecht ist. Ja. Aber so ganz generell, obwohl es eine Zukunftsausstellung ist, ist es nicht überfrachtet mit Technik, war zumindest mein Eindruck. Und das fand ich jetzt, Also mit Technik-Themen oder mit tatsächlicher Technik? Mit tatsächlicher Technik. Was? War doch alles voll. Ja, ich habe das Gefühl, es war überraschend wenig eigentlich. Ich habe mir viel mehr gerechnet. Du meinst die Bildschirme und so? Ihr meint vielleicht was anderes. Ja, das meine ich. Was meinst du? Bildschirm geschenkt. Aber ich meine richtig Zeug, Greifarme, Kram, das bewegt. Ich fand es war gar nicht so viel. Ach so, es ist als viel Ausstellung auch mit, sozusagen. Genau, es ist viel auch einfach mit so Stücke. Sachen natürlich in Vitrinen und so, die sich nicht bewegt haben. Und es gab viel Sachen zum Lesen, zum Angucken einfach so. Aber ich meine, so interaktive Sachen, richtig, waren es gar nicht so viele, also die auf Technik angewiesen waren. Und die haben aber auch alle zumindest großteils funktioniert. Das fand ich ziemlich gut. Bei mir hat auch alles funktioniert. Was? Bei mir hat irgendwie unglaublich wenig funktioniert. Ja? Ja. Also wo zum Beispiel. Zum Beispiel diese, keine Ahnung, ganz viele von diesen Experimenten, wo es zum Beispiel um die, diese Kontraktion von Holz irgendwie ging, dann mit dieser Solarbatterie, die funktionierte irgendwie auch. Also es waren irgendwie ganz viele. Die Lampe ist angegangen, als du auf den Knopf gedrückt hast, aber das Ding hat ja die Lampe. Genau. Und also, jetzt weiß ich, was du meinst, aber ansonsten muss man sagen, ist die Ausstellung und die Ausstellungsmedien, sage ich jetzt mal dazu, nicht die Ausstellungsstücke, sondern die Ausstellungsmedien, das ist schon super viel mit Technik am Start. Ja. Und das fand ich dann schon, weiß ich nicht, auch wenn einige Sachen vielleicht nicht funktioniert hatten, dann doch schon auch erstaunlich, dass dann doch wiederum, wenn man das so global auf die gesamte Ausstellung sieht, dann doch so vieles funktionierte. Weil ich denke mir, das ist einfach irgendwie die totale Maintenance-Hölle. Also du musst da als Technikabteilung, keine Ahnung, die müssen 500 Leute da beschäftigen. Ich war auch dabei, da war ja dieses Roboter-Theater da, was da gespielt wurde. Das war auch nicht. Aber da hat nämlich auch einer sich das angeguckt, weil der eine auch nicht funktioniert hat. Der sollte irgendwie so eine Kugel immer da, und man merkt es schon, lass das mal ein bisschen in die Jahre kommen. Mhm. Es wird wirklich abgenutzt, weil die Leute das war mega voll, das muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich auch durch den freien Eintritt. Es waren viele, viele Leute da, super viele junge Leute, super viele Kinder auch. Ja. Also das wird sich schon sehr abnutzen. Ich fand es waren unglaublich viele sehr gut aussehende Frauen und Männer und Pärchen da. Mhm. Und einige habe ich auch in dunklen Ecken knutschen sehen. Oh, da gab es so Snuselformen. Ja, da gab es so Ecken, wo man sich so ein bisschen näher kommen konnte. Also außer euch habe ich da keine Leute gesehen. Oh. Genau. Nee, aber ist das, ja, tatsächlich, also, schon auffällig, wie viele junge Leute da auch unterwegs sind und sich irgendwie über... Ja, total, ne? Und so hippe, alle so hip, oder? Alle so hip angezogen. So gar nicht wie viel. Ich glaube, das ist so ein Instagram-Hotspot, weil es sah auch alles sehr schick aus. Also ihr müsst euch vorstellen, man kann echt so von jeder Perspektive sich da ein Selfie machen und immer ist was Cooles im Hintergrund irgendwie. Ja, aber was ich vorhin auch meinte mit diesem Technik, ich glaube, der Eindruck, den ich eben hatte, es hat nicht diesen... IFA-Messestand-Charme. Also dieses, ich verkaufe euch hier das neueste Smartphone und guckt hier die fette Projektion und dies und das. Ja. Sondern es war irgendwie so, man hat dann doch schon gemerkt, okay, nee, es geht wirklich um die Sachen, die da drin sind und es geht darum, sich Gedanken zu machen über das Thema Zukunft. Eben, das fand ich nämlich so super. Es ging nicht darum, was sind wir so alle so toll Zukunftsmenschen und wir haben schon so viel uns ausgedacht und so. Und das war es nämlich wirklich nicht. Also es war schon, manche Firmen wurden vorgestellt, wie du gesagt hast, ne? Aber es war erstaunlich, dass in jedem Bereich, wirklich in jedem Bereich, waren immer mal wieder Künstler, die, das war ganz das klar stimmt. gesagt, das sind Künstler, die an einem Projekt arbeiten und die haben im Grunde diese Kunstprojekte vorgestellt. Und das fand ich total wichtig, dieser künstlerische Ansatz, und der war im gesamten Museum war das so, dass man immer wieder auf diesen künstlerischen Ansatz kam, dass der die Zukunftsideen bringt. Das fand ich total wichtig. Vielleicht, ich meine, das Schwierige an dem ganzen Thema Zukunft ist ja, wie stelle ich die Zukunft aus? Also, wie stelle ich Dinge aus, von denen ich noch gar nicht weiß, dass die kommen werden? Und da sind natürlich Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich genau diesen Schritt schon weiter, weil die sich Sachen ausdenken und experimentieren. Und da hat man eben schon Anwendungen vielleicht teilweise auch für Sachen gesehen, die es halt auf dem großen Markt noch gar nicht gibt. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also ja, genau. Das ist so die künstlerische Sache, die da so eingewoben ist, oftmals irgendwie in die Ausstellungen. Ne? Wo du gerade meintest, Zukunft, also manchmal bewegt sich das ja auch einfach sozusagen an sozusagen so der Schwelle zur Zukunft, wo man irgendwie schon sagen kann, okay, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Beispiel zu nennen, war dieses Graphen spielte eine Rolle, halt ein Kohlenstoff im Grunde genommen, der halt in ultra dünner Form nur ein Atom dick quasi. Genau, halt in Zukunft halt ein unglaublich vielseitiges Material ist, um zum Beispiel, keine Ahnung, Dinge zu bauen, aber eben halt auch um Energie zu übertragen. Und da war halt deswegen meinte ich gerade, so bis auf der Schwelle zur Zukunft hatten sie halt einfach irgendwie ganz, sagen wir, ganz banal einfach irgendwie einen Draht in eine Vitrine gehangen und der Draht war halt unterbrochen. So, und unten am Draht war halt eine kleine LED, die halt leuchtete. Aber der Draht war ja nun mal irgendwie unterbrochen. Scheint es, oder so schien es jedenfalls, aber sie hatten halt in dieser Unterbrechung hatten sie halt zwei Plexiglasscheiben und in diesen Plexiglasscheiben war halt so fein, dass man es nicht sehen konnte, war halt so eine Schicht Graphen irgendwie drin. Man konnte es nicht sehen. Und die war halt sehr, sehr dünn. Die soll halt in Zukunft eben tatsächlich nur aus irgendwie einer Lage von Atomen sozusagen sein. Aber die konnte man jetzt schon nicht mehr mit richtigem Auge sehen. Es braucht halt noch diesen Glas oder diesen Plexiglasträger. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es sah aus wie ein unterbrochener Draht, war aber halt dieses nicht sichtbare Graphen drin, was halt die elektrische Energie übertragen hat, um diese LED mit Energie zu versorgen. Also sowas. Ja, aber das finde ich ganz spannend, weil du kommst rein in dieses Haus, du hast unten diesen Wünschespeicher und so, und da geht es wirklich darum, was wünschst du dir? Da spinnt man so ein bisschen rum. Und dann oben hast du gerade gesagt, man ist an dieser Schwelle, sondern es ist wirklich dieses, was können wir eigentlich alles schon Verrücktes machen und was kommt? Also dann wird es dann schon sehr konkret auch irgendwie, ja. Es ist dann, oben wird nicht so, was hätten wir denn gern und könnten wir nicht mal, sondern. Aber interessanterweise vor allem bei Natur und Technik. Weil bei Mensch war das alles sehr abstrakt und sehr vage und sehr, was für eine Zukunft stellst du dir vor? Genau, das ist der. Das war sehr philosophisch. Das ist der dritte Teil der Ausstellung, genau. Da geht's, da war das Thema Mensch sozusagen und unter auch wieder unter unterschiedlichsten ich Themenstellungen. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr es mir jetzt erklären. Da muss ich aber auch wieder sagen, also von meiner Warte aus gesehen, der Teil Natur, da war ich schon super voll. Durch Technik bin ich dann so durchgeschlendert so und habe mir so ein paar Sachen, die mich interessierten, angeschaut. Und bei der Mensch, bei dem Mensch-Part, da bin ich auch ein bisschen abgeschnallt, weil da war ja dann nochmal so viel. Auch wieder alles super cool, so vom ersten Anschein so her, ne? Und beim aber da ging es halt zum, was weiß ich, zum Beispiel, also wie ging es ja um so gesellschaftliche Sachen. Genau. Ne? Also wie leben wir in der Stadtgesellschaft zusammen? Wie kooperieren wir in Zukunft bei der Arbeit? Ne, solche Themen haben da einfach eine Rolle gespielt. Oder wie was wohnen ist in deinem wir? Kühlschrank? Was oder? Ist im Kühlschrank? Ja, also ja. Und es war so gemacht, dass es immer so ganz kleine Räume waren. Also es war so ein bisschen eine andere ja. Ästhetik auch. Ja, wie vom, so Häuschen waren. Ne, wie so kleine wie Häuschen. Eine kleine Stadt. Es war manche Räume waren auch so zum Ausruhen, manche waren zum, dass man die, dass man sich das Planquadrat, wo man in Berlin wohnt zum Beispiel, nimmt und dann das zeichnen da sollte, wie man auf sich dem auf dem Stadtplan, wie man sich das vorstellt, wie könnte meine Neighborhood so aussehen. Und dann konnte man dann sein kleines Quadrat oder was sagt man, Planquadrat, konnte man dann zu den anderen hängen und dann war das der große Stadtplan von Berlin. Also es war schon eine schöne, auch wieder sehr spielerische Art, ja. Kreative Art auch mitzumachen. Da ist übrigens dein Berlin-Bezug, Matthias, den du so ein bisschen ja. Vermisst hast. Ach, ja, genau. Vermisst? Ja, so in der Gesamtausstellung. Ich hatte natürlich in dem Teil Mensch, da war ich, muss ich ehrlich sagen, war ich auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber zwischendrin. Wir hätten uns in so eine Schaukel setzen sollen. Ja, da waren so riesige Schaukeln, also so Schaukeln, die so man so wahnsinnig hochfangen konnten. Und ich habe halt immer gedacht, die Schaukeln werden dafür da, um halt so dieses Kooperations Thema irgendwie zu verdeutlichen. Das habe ich auch gedacht. Naja, ich setze mich in die Schaukel und jemand deutet mich an. Aber weißt aber du, dann was kam dann jemand daher und meinte, und jemand, dann kam so ein Guide daher und meinte so, bitte nicht anstoßen. Aber weißt du, was dann eigentlich besser wäre? Es gibt so Schaukeln, die sind voll cool. Die sind, ihr müsst euch vorstellen, zwei Schaukeln und die sind miteinander verbunden. Ja. Und zwar mit so, mit oben, also die, man ist oder so gegenüber ja. Und oben ist die Schnur oben drüber, ja? Ja, okay. Und dann sitzt du ganz normal und einer schaukelt an ja. Und der andere macht nichts und auf einmal schaukelt der andere auch. Okay. Weißt du, weil über die Schnur ja. Die Schaukel von dem anderen übertragen wird, dann eher sowas. Ja, okay. Ja. Also, wenn man diese Schaukeln kam echt gut an, diese also, ja, mein Gott. Also, hätte vielleicht ich das gemacht, hätte ich so gemacht, wie du es gesagt hättest. Ja, klar, weil du immer das machst, was ich sage, oder was? Ja. Aber diese Schaukeln, die kamen echt gut an, da war viel los. Die haben auch richtig so große Matten drunter, ja, wo man so ein schön. Bisschen da rumkraxeln konnte auch. Aber wie Jörg hat vollkommen recht, also man da denkt wirklich so, da geht es um was Gemeinsames und dann war irgendwie, so, glaube ich, so ein Pärchen und sie saß irgendwie drin und wollte sich schaukeln lassen und er wollte sie anschieben. Dann, nein, nur Kinder bis zu einem Alter von so und so viel ja. Dürfen angeschaut und denken so, hä, was, wieso das denn jetzt? Ja. Das ist ein bisschen doof, weil es ist so eine Vereinzelung dann, die dann stattfindet. Genau. Also es war noch eine andere Sache, die bei diesem Mensch und dieses Kooperieren und sowas war, da waren, müsst ihr euch vorstellen, so ein ganz, ganz großer, runder Tisch und da waren so Schlitze drin, aus denen so Blumen aufpoppten und die konnten aber nur aufpoppen, wenn wirklich an allen vier Seiten jemand pumpt, so wie so eine Handpumpe vom Fahrrad oder so oder ja. Mit so einer Fußpumpe vom Schlauchboot und das war, glaube ich, so das Einzige, wo man so sagte, wir müssen jetzt zusammen was machen, ja, damit ja. Was Schönes entsteht, also so dieses das Gemeinschaftliche. Das hätte man sich eigentlich noch mehr gewünscht, ja, ne? Ja. Dieses Verbindende, so nach dem Motto, ja, du machst Zukunft, aber Zukunft machen ja. Wir vor allem zusammen. Ja, ja, irgendwie schon. Und dann war da noch eine andere Wand, die hatte ich mir auch angeguckt, wo ich erstmal sehr interessiert war. Und zwar war das so eine Überschrift, so, wo fange ich an oder so. Oder mhm. Ne? Und dann war da eine Wand, wo ganz viele Hefte waren, vegetarisch, sich ernähren, Kleiderkonsum oder was auch immer, mit so verschiedenen Vorschlägen, wie man sie vielleicht sein Leben verändert. Mhm. Und da war ich erstmal super interessiert, weil ich dachte so, ja, wo soll ich denn anfangen jetzt? Und wo kann ich denn hier unterschreiben, ja? Und dann Und dann war das aber wieder so viel. Also in den einzelnen Heften war wieder so viel, wo ich dachte so, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch alles lesen. Ja, das stimmt. Ja, genau, das war die, so ein bisschen die Dauerausstellung, ne? Dann sind wir ja noch kurz runter ins Labor gegangen, in den Keller und sind da relativ schnell durchgestromert. Ne? Ja. Man muss sagen, wir waren vielleicht so anderthalb Stunden oder so. Also insgesamt im Museum oder im zwei, sagen wir mal ja, zwei. Ja, wir hätten den Besuch anders machen sollen. Also wir hätten eine Stunde da oben rum oder noch länger da oben rum das alles erkunden sollen, dann hätten wir zur Sarawina Insekten essen gehen sollen und dann hätten wir weitermachen sollen. Sarawina ist da wieder am Restaurant mitmischen oder was? Ich glaube ja. Schnibbelt die Insekten selbst? Zieht denen so die Fühler ab. Oh Gott, diese Bilder, jetzt sind sie in meinem Kopf. Genau. Aber nochmal auf das Lab zu sprechen gekommen, da waren natürlich auch nochmal so viele, sehr viele so künstlerische Geschichten. Mhm. Es gab auch so einen Bereich, da konnte man sich einfach mal ein bisschen hinsetzen, das war eigentlich ganz entspannt. Und man konnte seine Stimme abgeben, wenn man wollte. Aber sehr, darüber reden wir jetzt nicht. Möbel alles. Genau, aber generell, es gab so eine Art Wahlkabine, das war auch so ein, ja, darüber reden wir nicht. Willst du nicht darüber? Doch, müssen wir. Ja, und dann ging man rein und dann hat man gelächelt und dann hat einem die Wahlkabine gesagt, wen man wählt. Ja, aber das ist auch ein bisschen komisch. Warum sagt die Wahlkabine einem denn, wenn man wählt, nur wie man aussieht? Das hatte halt was mit Facial Recognition zu tun. Also irgendwie wurde da halt irgendwie ein... Ich glaube, das war aber auch ein Kunstobjekt, also ein Kunst... Ja, ne? Das kann... So ein... Genau, das kann sein. Installation. Genau, und es sind alle guten Parteien sind von uns gewählt worden, also von euch gewählt worden, aufgrund eurer Gesichter, nur meine Visage hat dann dazu geführt, dass irgendwie die CDU gewählt wurde. Der Jörg hat dann halt das CDU-Gesicht. Ich habe halt hier das CDU-Gesicht anscheinend und deswegen bin ich jetzt echt geknickt und ich weiß nicht, ob ich doch mal in den Spiegel guckst. Vielleicht auswandern sollte nach Great Britain. Nee. Vielleicht auch, wenn du die Haare irgendwie anders frisierst oder so. So, findest du meine Frisur scheiße? Oder? Nein, aber anscheinend. Das ist eine CDU-Frisur. Ja, Jörg hat den gleichen Friseur wie Philipp Amthor. Genau. Das ist mein Bruder. Nein. Was es da unten auch gab, war natürlich auch so Workshop-Räume, ne, da waren dann so CNC-Fräsen, 3D-Drucker, ja. Also wo man schon sah, dass da halt auch, also die waren halt auch abtrennbar mit großen Türen und so, ne, dass man da halt mit Gruppen reingehen aber kann. Aber ist auch was, ich meine, da merkt man halt, dass dieses Gebäude ursprünglich nicht für, also ursprünglich mehr so ein Showroom sein sollte und es fehlen wirklich eigene Workshop-Räume, sondern es ist so ein bisschen in diesen Ausstellungsraum mit reingebaut da und das ist ein bisschen schwierig. Also ich will nicht wissen, wie laut es da ist, wenn da ein paar Gruppen unterwegs sind und die CNC-Fräsen da irgendwie an sind und so. Ja, die ist ja auch nicht ständig an. Oh, ich war aber super gespannt auf so einen Workshop. Die hatten so tolle, die sind super ausgestattet. Ich will nicht wissen, also wer da alles den Sachen da eine korrekte Werkstatt, hat. Die da unten haben. Ja, das definitiv. Ist richtig cool. Ja. Genau. Ja, da waren wir relativ dann nur noch kurz, ne, weil wir dann auch ultra Hunger bekommen haben. Deswegen vielleicht müssen wir da einfach nochmal hingehen. Ja, ich meine, ist ja unbedingt. Umsonst, da kann man ja schon reingehen. Ja. Und vielleicht auch nochmal den unteren Teil nochmal richtig nochmal in Augenschein nehmen. Wir können, oder so. Wir können das nächste Mal andersrum reingehen. Erstmal zuerst unten und dann bei Mensch und dann bei Technik. Oder liebes Futurium, wenn du das jetzt so hörst, ne, du kannst es natürlich auch gerne einladen und das mal mit uns mal so besprechen, mit uns dann mal unten durch deinen Keller gehen. Dann würden wir auch nicht Nein zu sagen. Nee. Dann fräsen wir mal schön was zusammen. Fräsen wir schön was. Genau. Voll auf die Fräse. Genau. Ja. Ich würde mal sagen, wie fandet ihr denn das Futurium eigentlich jetzt mal so abschließend gesagt? Also ihr guckt mich alle so an. fange ich mal an. Also ich war schon zweimal im Futurium, bevor es eröffnet war und habe mir das schon mal, so die leeren Räume, und da gab es ja schon mal so ein Open House quasi. Das war alles schon ziemlich cool. Ich finde das Gebäude wirklich sehr, sehr cool. Es ist super interessant einfach anzuschauen. Ich finde, das haben sie auch mit der Ausstellung geschafft. Also die ist rein architektonisch wirklich interessant. Es gibt so viel zu gucken, aber es gibt aber auch so viel zu lesen irgendwie. Und Martha hat es vorhin schon gesagt, es ist, man kommt da rein und denkt, irgendwann checkt man erst, was es da für Teile gibt und ist alles so, die Orientierung ist ein bisschen schwierig, dann so, wo fange ich an, wo gehe ich hin, was muss ich lesen, was nicht. Ja, aber die Zukunft ist doch auch so. Du weißt nicht, wo du hingehst, so, du weißt nicht, wo du anfängst. Das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich ist es das, und das habe ich mir jetzt auch gedacht, die Zukunft lässt sich eben nicht mit einem Besuch abhandeln. Das ist einfach so. Genau. Und so ist es, also das habe ich mir jetzt auch gedacht, also das ist, also meine Empfehlung ist das Futurium auf jeden Fall, und vor allem, wenn ihr irgendwie in Berlin seid und Zeit habt, einfach mal irgendwo dahin zu gehen, dann macht das. Wenn ihr Besuch da habt, super, weil kostet keinen Eintritt. Und ihr könnt da einfach mal hingehen, so also ein bisschen rumlaufen. Es gibt wirklich für jede Altersgruppe irgendwie was zu gucken da. Ich glaube auch mit Leuten zu diskutieren, dann eben auch da, mit denen man dort ist. Ich meine, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber trotzdem wieder gefunden, so wie es immer der Fall ist. Insofern auf jeden Fall Futurium von mir eine Empfehlung. Ja, von mir auch unbedingt. Es ist super schön, da zusammen hinzugehen. Man wird total inspiriert, sich zu unterhalten über irgendwelche Themen, auch nochmal nachzudenken auf, also ich habe super viel Input und super viele Fragestellungen sind bei mir aber dann noch weiter aufgepuppt. Poppt und ich will unbedingt nochmal hin. Und ich glaube, das ist einfach eine super Institution. Also, ob es jetzt ein Museum ist oder nicht, ist egal. So ein Ort, dass man über die Zukunft nachdenkt und dass man auch einen Ort hat, wo man hingeht und sich vornimmt, über die Zukunft nachzudenken, das finde ich einfach total genial. Ich finde, das sollte jede Stadt haben. Vielleicht sollte jede Schule sogar so ein kleines Futurium haben, wo man sich wirklich mal hinsetzt und sich das Thema Zukunft vornimmt und nicht immer so, oh, hier und jetzt und was, ich brauche jetzt dieses Kleid und zwar jetzt sofort, und sondern wirklich mal überlegt, nee. So klinge ich, genau so klinge ich. Ich möchte eben nicht nur um das Hier und Jetzt oder über die Vergangenheit nachdenken, sondern wirklich über die Zukunft, und das finde ich total schön gelungen. Es ist ein bisschen überfrachtet. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem hätte mit viel Licht oder so oder viel Hektik, dann wäre mir das zu viel. Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen Leuten zu viel ist. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen. Okay. Empfehlen es auch eben. Also ich habe irgendwie ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Futurium, muss ich sagen. Ich war auch vorher schon einmal kurz da, deswegen kannte ich es so ein bisschen schon. Und ich finde, ich würde dir total recht geben, Martha, dass es super ist, wenn man einen Ort hat, an dem man über Zukunft so explizit nachdenken kann. Ich finde aber, dass das Futurium das irgendwie viel unter oder zu einem sehr, sehr großen Teil unter dem Aspekt Technik irgendwie tut. Und vielleicht war ich aber auch schon vielleicht habe ich aber auch aufgrund dieser Fülle irgendwie war ich schon auch schon zu fertig, um irgendwie noch andere Entwürfe zu sehen, aber also so, keine Ahnung, gesellschaftliche Entwürfe oder, ne, das ist dann vielleicht sowas oder politisches Agieren in der Zukunft, wie kann man eine Gesellschaft gerechter gestalten, alles das, was sich mit Schule zu tun hat, mit Alter, mit Rente, mit Arbeit und so. Das wird wahrscheinlich alles auch oder vielleicht ähnlich irgendwie in diesem Menschteil abgehandelt. Ja, aber vielleicht habe ich es auch deswegen einfach nicht mitbekommen. Also ich fand halt irgendwie sehr viel war technisch da drin oder war der Fokus so auf die Technik. Ich fand, es war super viel halt einfach. Wie gesagt, alles sehr, sehr schön und gut zusammen komponiert, irgendwie mit vielen, wie gesagt, vielen schönen Grafiken und so weiter. Ich fand aber auch, manchmal haben sie dann so Medienstationen da irgendwie reingebaut, wo man sich irgendwie denkt, ne, die muss ich dann, was weiß ich, mit diesem Chip, den ich da am Armgelenk habe, irgendwie steuern. Und das ist dann irgendwie aber so, das hätte ich halt auch einfach irgendwie mit einer Maus oder mit einem Touchscreen machen können, das wäre viel einfacher gewesen, so muss ich mich irgendwie erst an diese, also ganz viele Stationen so, wo halt irgendwie so mega Technik aufgefahren wird, voll modern, aber eigentlich klappt die nicht so richtig gut, die ist nicht so richtig handhabbar, das hatte ich ganz oft das Gefühl. Also insofern, ja, ich finde, da sind super viele gute Ideen drin. Und super viele gute Themen, die dort abgehandelt werden, aber ich glaube, sie müssen da noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, um diese Themen halt auch irgendwie gut zu vermitteln. So, keine Ahnung. Von daher, aber wie gesagt, also ey, auf jeden Fall hingehen und sich das mal selber anschauen. Kostet nichts und es ist halt ein super Gebäude. Und ich glaube auch, dass die Ausstellung sich verändern muss natürlich auch. Also sie kann nicht jahrelang so haben bleiben. Sie auch, haben sie auch dazu gesagt, dass die... Genau. Aber es ist wie, ich würde auch generell sagen, es ist wie bei uns drei, in Zukunft geht halt nur gemeinsam und das würde ich mir da noch mehr wünschen. Sollen wir denn noch unsere Wünsche für die Zukunft am Ende sagen? Was? Nee, lieber nicht. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, ich wollte noch eine andere Frage stellen, nämlich an unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich einmal würde mich interessieren, was ihr von der Idee eines Newsletters, ganz oldschool, per Mail, ein E-Mail-Newsletter halten würdet. Wir sprechen über die Zukunft. E-Mail-Newsletter. Ist Vergangenheit. Nee, halt einfach irgendwie so eine Mail, die man, was weiß ich, alle zwei Monate mal bekommt, wo man, keine Ahnung, irgendwie so ein kleines Bonbon drin hat, keine Ahnung, die Fotos von uns in solchen Westen, von Matthias Unterwäsche zum Beispiel, oder genau, die findet ihr bei eBay. Ja, also wie dem Konzept Newsletter generell so gegenübersteht, das würde mich oder würde uns mal interessieren. Und auch noch eine andere Sache, ich habe immer schon mal gedacht, sollten wir auch mal Kapitelmarken setzen? Mich würde mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer vom Museum Back, ob ihr sowas wie Kapitelmarken in Podcasts nutzt und ob wir das auch machen. Aber jetzt fragt ihr euch da draußen wahrscheinlich, ja super, wie soll ich euch das denn merken? Was sagt ihr jetzt? Also holt den Zettel raus und einen Stift und schreibt es dir hinter die Ohren. Und zwar, ihr könnt uns immer alles sagen, was ihr wollt, auf museumbug.net oder auf Twitter unter museumbugcast. Da könnt ihr uns auch folgen. Da erfahrt ihr auch immer so ein bisschen, wo wir unterwegs sind, was wir so machen, wo wir gerade wieder einen Aufkleber hingeklebt haben. Denn wenn ihr in Berlin unterwegs seid und ein Museum in eurer Nähe ist, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest bei ungefähr 9 Stück oder sowas jetzt, findet ihr einen kleinen Käfer. Also haltet die Augen offen. Und mein Wunsch an die Zukunft ist eigentlich, dass ich mit euch zusammen noch viele, viele schöne Museumbug-Folgen machen kann. Oh. Das ist schön. Ich bin froh, dass es viele Zukünfte gibt. Wieso? Was hast du denn vor der Zukunft? Ich bin froh, wenn ich nachher aufs Klo kann. Also, dann sagen wir jetzt Tschüss. Das war unsere 11. Folge schon. Yes. Und es wird in Zukunft noch mindestens 11.000 geben. Und zwar sagen. Jörg. Matthias. Und Martha. Macht's gut. Bis denn dann. Wir sehen uns in der Zukunft.